sonniger Sonntagmorgen und Pfarrer Martin stand. Stand wie gewöhnlich vor seiner Gemeinde, um die Messe zu halten. Doch an diesem Tag fühlte er sich anders. Ein verbotener Gedanke war in seinem Kopf aufgetaucht und ließ ihn nicht mehr los. Während er die Liturgie rezitierte, konnte er nur an eine Sache denken: das Gefühl, sich in die Hose zu machen. Ein verbotener und unanständiger Gedanke, der ihm eine unerklärliche Lust bereitete. Doch Pfarrer Martin konnte nicht widerstehen. Er beschloss, seinen geheimen Wunsch zu erfüllen. Mit jedem Wort, das er sprach, spürte er die Spannung steigen. Als die Zeit für das Vaterunser kam, konnte er es nicht länger zurückhalten. Mit einem erregenden Stöhnen ließ er seinen Darm entleeren und spürte die warme Masse sich in seine Hose ausbreiten. Die Gemeinde war schockiert, einige zogen angewidert die Nase hoch, andere flüsterten verstört miteinander. Doch Pfarrer Martin fühlte sich seltsam befreit. Er genoss das Gefühl, das er so lange unterdrückt hatte, und lächelte zufrieden. Als die Messe zu Ende war, verließ er die Kirche und spazierte mit einem seligen Lächeln auf dem Gesicht nach Hause. Er wusste, dass er einen Tabubruch begangen hatte, aber es fühlte sich so gut an, seiner Lust nachzugeben. Von diesem Tag an war Pfarrer Martin nicht mehr derselbe. Er schien sich zu verändern zu haben. Und seine Gemeinde begann sich zu wundern, was wohl in ihm vorgegangen war. Aber für Pfarrer Martin war es ein Stück Freiheit, das er nicht mehr missen wollte.